Du hast echt Mumm, hierher zu kommen. Kannst schon mal mischen. Na komm, die Karten beißen nicht. Na los. Sofort läuft nichts mehr, ohne dass ich dich durchmische, klar? Kein Blackjack, kein Dope Deal, kein gar nichts. An jedem 5-Dollar-Tütchen im Park will ich mitverdienen. Ihr seid fett geworden, während alle anderen auf der Straße gehungert haben. Jetzt bin ich an der Reihe. Weißt du, dass du alt genug wirst, um das Geld ausgeben zu können, du Scheißhausqualle? Jemand von euch satt haben sollte, von solchen Typen ausgenommen zu werden. Bitte nicht. Dann soll er zu mir kommen, ins Plaza Hotel. Ihr seid willkommen. Ihr seid alle willkommen. Ihr wollt Arbeit? Kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Ihr wollt Arbeit, kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Scheiß Maulvergleiche, achtmal um die Ecke. Du machst den Maul auf, Gaffer auf die Fresse. Und der Grund aus deinem Mund ist alles Story. Röntgenblick, ich seh die Pussy in dem Body. Gangster Frank White, illegales Business. Du machst auf Verarsche, Junge ist nicht witzig. Guck, hier bist du ganz schnell gefickt, wenn die Handschelle klickt. Frank White, der dich an der Tankstelle sticht. Wir sind Straße, keiner dieser Rapper da ist Straße. Ich werde diesen Studi-Rapper jagen wie ein Hase. Ich hab Hassgefühle, diese Hip-Hop-Scheiße macht mich müde. Keiner kommt klar mit mir, schieb's auf meine Attitüde. Telefonamor, beschimpfe Redakteure. Aus meinem Mund kommt keine Engelschöre. Nutte, ihr wollt Streit, ihr seid herzlich willkommen. In meiner Brust pumpt ein Herz aus Beton. Ihr wollt Arbeit? Kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Ihr wollt Arbeit? Kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Yeah. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Scheiß mal aufs Patentamt, ich bin eine Marke. CCN3 ohne mich ist Blamage. Halt das Lambo-Lenkrad, nenn mich Carlo Gangster. Junge, eine Bombe und du liegst von der Sprengkraft. Mercedes Frank, fick Schlampen auf dem Rücksitz. Ghetto Rapper Mike, meine Fans sind wieder glücklich. Junge, sei mal leise, geh mal zum Friseur. Justin Bieber Swag, diese Szene ist gestört. Ich mach Geld mit Gewalt, Brutalität. Pump gar nicht, zeig dir, wie durchladen geht. Jeder macht doch G, Facebook erlaubt es. Hier wirst du gefickt, wenn du Frame-Hure laut bist. Steige aus dem Range und krieg Blicke von den Bitches. Ich schaue nicht zurück, wenn die Schlampe nicht hübsch ist. Deine Mutter, sie ist herzlich willkommen. In meiner Brust schlägt dein Herz aus Beton. Ihr wollt Arbeit? Kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Ihr wollt Arbeit? Kommt zu mir ins Plaza. Ich hab Rap gefickt und die Frau von seinem Vater. Frag mal Frank White, Gangster Frank White. Jeder deiner Stars wird nur schlechter mit der Zeit. Kommt morgen ins Plaza Hotel. Ich hab Arbeit für euch. Frag nach Frank White. Okay, come.